stellvertretende Bürgermeisterin Lisa Jürgens wird ihren Posten am 28. November an ihre Nachfolgerin übergeben. Schon vor Monaten hatte sie ihren Rückzug aus privaten Gründen angekündigt. Somit habe sie noch länger Zeit gehabt, Abschied zu nehmen, betonte sie in einem Interview. Sie zeigte sich zufrieden mit ihrer Amtszeit, weil sie im Bereich Stadtplanung einige Projekte realisieren konnte, die ihr am Herzen lagen. Obwohl man ihr öfter Streit mit den politischen Gegnern unterstellt habe, sei die Zusammenarbeit im Gegenteil sehr gut verlaufen. Sie würde viele Menschen aus ihrem Arbeitsalltag sicher sehr vermissen, doch sie freue sich jetzt auf den nächsten Lebensabschnitt, so Jürgens. Das Filmfestival unter freiem Himmel begeistert Jahr für Jahr Tausende von Besuchern aus dem In- und Ausland. Dieses Jahr wird das Festival am 29. Juni eröffnet. Bis zum 1. September werden im Stadtpark Filme auf einer 300 Quadratmeter großen Leinwand gezeigt. Besucherinnen und Besucher können täglich bei Einbruch der Dunkelheit beeindruckende Produktionen aus den Bereichen Krimi, Western und Science Fiction sehen. Der Eintritt für die Filmvorführungen ist frei. Täglich zwischen 11 und 24 Uhr verwöhnen Sie zudem Gastronomen mit dem Besten aus den Küchen dieser Welt. Bauarbeiten führten heute am frühen Morgen zu einer Störung im städtischen Personennahverkehr. Ein Baukran hatte eine Oberleitung auf Höhe der Erlengasse abgerissen. Infolgedessen kam es zu einem Stromausfall und der Betrieb der Straßenbahnlinie 33 war zwischen Möllerweg und der Rosenallee für knapp eine Stunde unterbrochen. In der Zwischenzeit konnte der Schaden behoben werden und die Linie 33 fährt wieder auf der gesamten Strecke. Wie eine Sprecherin der Verkehrsbetriebe mitteilte, müssen Fahrgäste allerdings noch mit längeren Wartezeiten rechnen. Lesefreunde, aufgepasst! Wegen Renovierungsarbeiten ist die Hauptbücherei teilweise geschlossen. Der Teppichboden wird komplett ausgetauscht, die Strom- und EDV-Anschlüsse werden instand gesetzt und die Polstermöbel erneuert. In den ersten drei Septemberwochen ist die Hauptbücherei nur eingeschränkt zugänglich. In der letzten Septemberwoche ist sie ganz geschlossen. Während der Renovierungsarbeiten stehen den Besucherinnen und Besuchern die übrigen Zweigstellen in der Stadt zur Verfügung. Alle ausgeliehenen Medien können in jeder Zweigstelle zurückgegeben werden. Anfang Oktober ist es dann soweit. Die Wiedereröffnung wird am 7. Oktober mit einer langen Lesenacht gefeiert. Noch ein Hinweis für die beginnende Urlaubszeit. Camping ist wieder angesagt, aber nicht jeder ist bereit, für einen Campingplatz zu zahlen. Man sollte jedoch beachten, dass Wildcampen und Übernachten im Zelt in der freien Natur hierzulande größtenteils verboten sind. Bei Missachtung drohen hohe Strafen. Auch im europäischen Ausland ist freies Campen entweder ganz verboten oder zumindest nur zeitlich befristet erlaubt. Der Deutsche Campingclub empfiehlt, sich vor dem Urlaub genau zu informieren. Die Wetteraussichten. Heiß geht es morgen weiter. Im Tagesverlauf kommen vermehrt Quellwolken auf. Die Schauer- und Gewitterneigung steigt gegen Abend überall an. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Süd bis Ost. Die Frühtemperaturen liegen bei 16 bis 20 Grad, die Höchstwerte erreichen 28 bis 32 Grad. Am Donnerstag sind bis zu 31 Grad vorhergesagt, am Freitag sogar 33 Grad. Den Höhepunkt erreichen die Temperaturen am Samstag mit bis zu 34 Grad. Für die kommende Woche sagen Meteorologen eine nur geringfügige Abkühlung voraus.